Die organisierte Inkassokriminalität. Das Geschäft mit Angst, Armut und Leid. Von David Snowden. Inkassounternehmen nennen sich Dienstleister, obwohl sie in Wahrheit die feinmechanische Guillotine eines parasitären Staates bilden, der seine Gewalt nicht mehr offen ausübt, sondern als Marktmodell tarnt. Sie verstecken ihre Gier hinter Paragraphen, sie adeln ihre Erpressung mit Briefköpfen und kleiden ihre moralische Lehre in Formulierungen, die klingen, als stünde hinter ihnen der Olymp der Gerechtigkeit. Dabei handelt es sich nicht um Gerechtigkeit, sondern um einen metastasierenden Tumor der Bürokratie, der sich nur deshalb halten kann, weil Armut zu einer Ware geworden ist. Der Staat hat diese Unternehmen nicht toleriert, er hat sie erschaffen. Er brauchte sie, um die schmutzige Arbeit zu delegieren, um noch den letzten Cent aus dem geschundenen Volkskörper zu pressen. Dieses Missbrauchssystem beginnt jedoch viel früher mit seiner Perversion, lange bevor der erste Mahnbrief im Briefkasten liegt. Er beginnt dort, wo Menschen durch gesellschaftlich etablierte Mechanismen in jene Notlagen getrieben werden, die später als Futter für die Inkassoindustrie dienen. Ratenkredite, Mietfallen, Konsum auf Pump, alles normale Angebote, angeblich moderne Freiheit, in Wahrheit nichts anderes als Zirkusmusik, die Menschen über die eigenen Verhältnisse lockt, bis sie stolpern. Die Finanzindustrie weiß ganz genau, dass Krankheit, Jobverlust oder eine andere einzige unerwartete Lebenskrise ausreichen, um einen Menschen zu zerbrechen. Sie kalkuliert das ein wie eine Sollbruchstelle. Die Werbung nennt es Freiheit oder Flexibilität, die Wirtschaft nennt es Wachstum. In der Realität ist es die vorbereitete Hinrichtung derer, die in die Falle tappen. Die eigentliche Vorbereitung für diese Falle beginnt schon viel früher, an einem Ort, der sich Schule nennt und doch nichts anderes ist als die Dressuranlage für zukünftige Konsumentensoldaten. Dort werden Kinder nicht auf das Leben vorbereitet, sondern auf dem Markt. Sie lernen nicht, wie man Schulden vermeidet, sondern wie man Befehle befolgt. Sie erfahren nichts über Zinsfallen, Mietsackgassen oder die Tricks der Kreditinstitute. Dafür aber sehr viel über Anpassung, Gehorsam und die Kunst, sich selbst klein genug zu machen, um später in die Arbeits- und Schuldenmühle zu passen. Die Schule verschweigt systematisch, wie Konsummechanismen funktionieren, wie man Verträge liest, wie man finanzielle Fallen erkennt und lässt ganze Generationen blind in ein Leben laufen, in dem sie sich wie Rinder auf dem Weg zum Schlachthof verhalten sollen. Gut geführt, nichts hinterfragend und schicksalsergeben. Die Kinder werden nicht aufgeklärt, sondern konditioniert. Sie sollen glauben, die Welt sei fair, der Markt rational und der Staat wohlwollend. Und wenn sie dann als Erwachsene in jene Fallen tappen, die ihnen nie jemand gezeigt hat, hält dasselbe System, das sie zu Unwissenheit erzogen hat, plötzlich die moralische Keule über sie und behauptet, es sei ihre eigene Schuld. In Wahrheit war es die erste Lektion ihrer Schulzeit. Nicht denken, sondern funktionieren. Nicht verstehen, sondern konsumieren und nicht erkennen, sondern ertragen. Genau deshalb laufen so viele blind in die Schuldenfalle, weil man ihnen beigebracht hat, dass Blindheit ein Charakterzug und Kritik eine Störung sei. Der Ratenkredit ist der ködernde Handschlag für ein Opfer, das in schulischen Indoktrinationsanstalten für Konsum und Missbrauch herangezüchtet wurde, während die Peitsche längst in der anderen Hand versteckt ist und auf ihren Einsatz wartet. Die Miete wird zur Knechtschaft, die Monat für Monat bezahlt werden muss, während eine einzige falsche Bewegung ausreicht, um eine ganze Existenz zum Einsturz zu bringen. In dem Moment, in dem ein Mensch in Straucheln gerät, erscheinen die Behörden mit der Präzision eines Vorschlaghammers und schlagen ohne Zögern auf das bereits geschwächte Leben ein. Nicht um zu helfen, sondern um zu erniedrigen und eine psychologische Folter zu entfesseln, die tiefer geht als jede finanzielle Not. Und all das geschieht, weil den Opfern seit ihrer Kindheit durch Werbebotschaften, soziale Normen und gesellschaftliche Zwänge eingehämmert wurde, dass Konsum der Sinn des Lebens sei und man sich dafür gefälligst zu prostituieren habe, selbst wenn man dafür die eigene Würde opfern muss. Die Gesellschaft nennt das normal, doch Normalität ist der Name der Falle und die Falle ist die Vorstufe zur Erpressung. Das gesamte Angebotssystem vom Konsumrausch bis zur Mietspirale ist ein psychologisches Labyrinth, das nur ein Ziel kennt. Menschen in Zustände zu bringen, in denen sie wehrlos werden und man sie an dieser Stelle weiter ausnehmen kann. Von dort übernimmt die Inkassomaschinerie und ihr Werk beginnt genau dort, wo der Mensch bereits am Boden liegt und kaum atmen kann. Die kriminelle Organisation Inkasso arbeitet nicht mit Recht, sondern mit Angst. Ein einziger Brief reicht aus, um die Psyche eines Menschen so zu durchlöchern, dass sich daraus ein neuer Geschäftszweig für die Pharmaindustrie eröffnet, in dem Depressionen mit Chemikalien behandelt werden und Ängste, die Menschen noch weiter verletzen und in den Abgrund treiben. Der Wisch, der einem dann in den Briefkasten flattert, sieht aus wie ein Urteil, riecht nach Gerichtssaal und klingt wie ein Haftbefehl. Er soll den Menschen schädigen und ihn gleichzeitig vorgaukeln, dass all das zu seinem Schutz geschehe, während er in Wahrheit gerade seine gesamte Existenz verliert. Logos, Siegel, Drohgebärden, Satzkonstrukte voll mit juristischem Fachchinesisch, alles darauf ausgelegt, den Willen des Empfängers zu brechen. Die Sprache dieser Schreiben ist keine Information, sondern ein Befehl. Letzte Frist, erhebliche Zusatzkosten, gerichtliche Schritte, Inkassoverfahren eingeleitet oder Zwangsvollstreckung. Worte wie Peitschenhiebe auf dem misshandelten Körper eines Opfers, sorgfältig formuliert von Kreaturen, die genau wissen, dass Angst mehr Druck erzeugt als jede sachliche Grundlage. Denn das eigentliche Werkzeug dieses Systems ist nicht das Gesetz, sondern die Scham. Menschen glauben, Schulden seien persönliches Versagen. Die Branche lebt davon, die Gesellschaft konditioniert es und der Staat instrumentalisiert es, um mit dem Leid ein gutes Geschäft zu machen. Wer sich schämt, schweigt und wer schweigt, zahlt. Nicht aus Einsicht, sondern aus Selbstaufgabe. Diese psychologische Manipulation ist der eigentliche Motor dieses Terrors. Der Mensch wird nicht zur Klärung gedrängt, sondern zur Kapitulation. Doch die Gewalt endet nicht beim Schreiben. Der Staat delegiert seine Exekution an Gerichtsvollzieher, oft mit Söldnern im Schlepptau, die diese Gewalt tatkräftig unterstützen, um einen Menschen, der finanziell bereits am Verrecken ist, noch weiter zu schädigen. Wenn ein Mensch bereits am Boden liegt, gestürzt durch Krankheit, durch Arbeitslosigkeit, durch ein System, das ihn bewusst in die Überschuldung geführt hat, dann zündet der Staat die letzte Eskalationsstufe. Dann betreten sie die Wohnung, nicht um zu helfen, sondern um zu plündern, zu rauben und zu misshandeln und sogar zu töten, wenn sich das Opfer wehren sollte. Der Staat nennt es Vollstreckung. In Wahrheit ist es gewalttätiger Raub, eine genehmigte Form der Enteignung und Erpressung, die sich nur deshalb halten kann, weil sie als notwendiger Bestandteil des Rechtsstaates verkauft wird und die Masse es blind absegnet, indem sie dieses Missbrauchssystem weiter wählt und finanziert. Inkasso ist also die zivilrechtliche Variante der Zwangsprostitution, nur dass der Staat der Zuhälter ist und der Bürger die Prostituierte. Die Würde des Menschen wird hier nicht berührt, sie wird verwertet. Und je tiefer ein Mensch fällt, desto höher steigt der Gewinn und desto härter werden die Tritte des Systems. Es ist ein parasitärer Krebs, der sich genau dort ausbreitet, wo die Gesellschaft am schwächsten ist. Er frisst Zeit, Hoffnung, innere Ruhe und am Ende frisst er auch die letzten Besitztümer. Die Branche behauptet, sie sei der verlängerte Arm der Gerechtigkeit, obwohl sie nichts anderes ist als der amputierte Arm der Moral. Sie verkauft Reinheit, obwohl sie Schmutz produziert, sie verkauft Ordnung, obwohl sie Chaos braucht und sie verkauft Verantwortung, obwohl sie selbst keine trägt. Historische Beispiele belegen, dass hier nicht Fehler passieren, sondern Absichten wirken. Das deutsche Zentralinkasso, Unista, Masterpayment, PayPlus und die Euro-Treuhand-Gebührenfantasie, alles Beispiele dafür, dass die Branche nicht entgleist, sondern ihrem Zweck entspricht. Diese Firmen perfektionierten das Spiel. Erfundene Forderungen, Abo-Fallen, manipulierte Zahlungswege, künstlich erzeugte Gebühren und Inkassobriefe, die wie staatliche Urteile aussehen sollten. Sie erschufen digitale Fallen, druckten Menschen in Scheinschulden und ließen Zahlungsdienstleister und Inkassobüros die Drecksarbeit erledigen. Diese Konstrukte zeigen nicht das Versagen der Aufsicht, sondern ihre wahre Funktion. Ein Schutzschild für organisierte Wirtschaftskriminalität. Wer glaubt, er sei ein Ausreißer, hat das System nicht verstanden. Hier handelt es sich um ein betrügerisches Geschäftsmodell, das nur funktioniert, weil Staat und Inkasso denselben Nährboden teilen, um vom Leid der Menschen zu profitieren. Es ist ein System, das Menschen erst in Abhängigkeit presst, dann in Angst treibt und sie am Ende zu völligen Unterwerfung zwingt. Ein System, das Verzweiflung und Leid zu Geld macht, so selbstverständlich, wie andere Menschen ihren Kaffee verkaufen. Und am Ende bleibt die Frage, wie man diese Perversion bricht. Die Antwort ist einfach und gleichzeitig radikal. Man muss diesem Apparat die Energie entziehen. Kein Parasit überlebt ohne einen Wirt. Kein Inkassobüro überlebt ohne Menschen, die ihm glauben. Kein Staat kann diesen Missbrauch fortsetzen, wenn die Menschen sich weigern, den eigenen Wert über ihre Angst definieren zu lassen. Dasselbe gilt übrigens auch für Regierungen, Religionen und alle anderen Herrschaftssysteme, die sich von menschlicher Unterwerfung ernähren. Wer ihnen die emotionale, psychologische und materielle Energie entzieht, entzieht ihnen die Nahrung. Und wenn die Nahrung fehlt, verhungert das System. Die Missbrauchsstrukturen enden nicht durch politische Reformen, sie enden durch kollektive Verweigerung. Die Inkassoindustrie bricht nicht durch Gesetzesänderung, denn kein parasitäres System würde sich selbst die Butter vom Brot nehmen lassen. Sie bricht erst dann, wenn ihre Opfer aufhören, Opfer zu sein. Denn am Ende lebt das gesamte Gewaltkartell, Staat, Inkasso, Bürokratie, Religion, Ideologie von den Menschen, deren Schuldtitel sie gekauft haben. Wenn diese Menschen aufhören, sich als Schuldobjekte zu betrachten, endet die Herrschaft ihrer Peiniger. Wenn die Menschen sich weigern, kniend zu leben und sie zu bezahlen, endet die Inkasso-Perversion. Und dann, liebe Freunde, bleibt von all diesen Herrschern, Regierungen, Ideologen, Moralpredigern und Vollstreckern nur noch das, was sie schon immer waren. Ein Haufen nutzloser Parasiten, die ohne einen Wirt nicht überleben können.